Ja, das ist die Gedenkglocke in Hiroshima. Und 55.000 Menschen haben sich heute dort versammelt, um der Opfer des ersten Atombombenabwurfs zu gedenken, vor genau 70 Jahren. 10 Tage später hat Japan kapituliert und heute sind viele Historiker der Meinung, dass die US-amerikanischen Bomben auf Hiroshima und auf Nagasaki nicht kriegsentscheidend waren. Japan, so die Meinung, hätte ohnehin kapituliert. Also falls es überhaupt so etwas wie sinnvolle Bomben gibt, die Atombomben, die gehörten wohl wirklich nicht dazu. Und so hat Japans Premierminister, der Regierungschef Shinzo Abe, heute gesagt, sein Land habe als einziges Opfer von Atombomben im Krieg die wichtige Mission, eine Welt frei von Atomwaffen zu verwirklichen. Und im Herbst bei der UN-Vollversammlung werde Japan einen neuen Resolutionsentwurf einreichen, um die weltweite Abschaffung der Atomwaffen zu erreichen. Steckt im Schrecken von Hiroshima also auch eine Chance? Wie geht Japan mit dem Trauma der Atombomben um und wie mit der eigenen Kriegsverantwortung? Darüber wollen wir sprechen mit Wolfgang Schwendker. Er ist Historiker und lebt seit 12 Jahren in Japan und lehrt an der Universität Osaka vergleichende Ideengeschichte. Guten Tag, Herr Schwendker. Guten Tag. Die letzten Überlebenden der Atombombenabwürfe werden bald nicht mehr leben. Welche Rolle spielen sie bislang? Sie spielen eine ganz entscheidende Rolle. Die Erfahrung mit Hiroshima, mit Nagasaki ständig wieder in Erinnerung zu rufen. Es gibt sehr viele Zeugnisse in Japan, in denen sich die Hibakusha, die Überlebenden der Opfer, über ihre Erfahrungen geäußert haben. Und die spielt für die japanische Erinnerung an diese beiden ungeheuerlichen Vorfälle eine sehr große Rolle. Japan ist durch die Äußerungen, durch die Zeugnisse, die die Hibakusha der japanischen Gesellschaft nach 1945 mit auf den Weg gegeben haben, zu einem festen Bestandteil der kollektiven Erinnerung geworden. Ein Erinnerungsort, der allerdings Konjunkturen hatte nach 1945. Wenn man sich nochmal die Situation unmittelbar nach dem Krieg in Erinnerung ruft, stand Japan für mehrere Jahre unter amerikanischer Besatzung. Und die amerikanischen Behörden haben zunächst mal alles versucht, Informationen aus Hiroshima, aus Nagasaki unter Kontrolle zu halten. Dieses Erinnern ist natürlich durch sein Leid auch sehr, sehr bedeutend und prägt die Gesellschaft. Überlagert das auch so ein bisschen die Frage nach der eigenen Kriegsschuld? Ja, das kann man sagen. Ich würde in diesem Zusammenhang von einer langsamen Historisierung des Hiroshima-Komplexes sprechen. Wer sich die Museen in Hiroshima, Nagasaki in den 70er Jahren angesehen hat, der hat noch sehr stark den Eindruck gehabt, als wenn die Bomben einfach vom Himmel gefallen seien, als wenn dies nicht Teil eines groß angelegten und von Japan zu verantwortenden Krieges gewesen ist. Heute sieht das etwas anders aus. Man muss, auch wenn die Außenwahrnehmung in Europa oder in den USA eine andere ist, doch sagen, dass die Japaner sich bemüht haben, die Bombenabwürfe in den Kontext der Kriegsgeschichte einzubetten und zumindest punktuell auch die japanische Schuld am Krieg und vor allen Dingen im Krieg, ein Stichwort wäre hier die Eroberung von Nanjing und die an Zivilisten verübten Massaker. Wenn man sich dies in Erinnerung ruft und vor Augen führt, dann kann man durchaus von einer Historisierung des Hiroshima-Komplexes und eine Verbindung hin zur Kriegsschuldfrage stellen. Ein Erbe, ein politisches dieser Atombomben, aber auch des Zweiten Weltkriegs, ist ja, dass Japan eine sehr, sehr pazifistische Verfassung hat. Es gibt da diesen Artikel 9, in dem ausdrücklich steht, das japanische Volk verzichtet für alle Zeiten auf den Krieg als souveränes Mittel. Gerade die aktuelle Regierung will jetzt aber neue Sicherheitsgesetze durchsetzen, die das doch ziemlich aushöhlen würden. Da wird heftig gestritten. Wie gespalten ist denn die japanische Gesellschaft? Die japanische Gesellschaft ist in dieser Frage stark polarisiert. Und in diesem Kontext wird auch die Erinnerung an Hiroshima, an Nagasaki immer wieder als politisches Argument bemüht. Im Grunde genommen hat diese Debatte mehr noch als die Erfahrung mit Fukushima dazu geführt, Hiroshima wieder einen prominenteren Platz in der kollektiven Erinnerung zu verschaffen. Hiroshima und Nagasaki werden als Argumente benutzt, den pazifistischen Grundgedanken in der Öffentlichkeit weiter zu propagieren und wachzuhalten gegen alle Versuche des politischen Establishments, die Verfassung hier umzudeuten und den japanischen Selbstverteidigungskräften künftig eine eher internationale Rolle zuzuschreiben. Nun scheint Japan ja eine Gesellschaft zu sein, in der offener Widerspruch normalerweise vermieden wird und auch Protest gegen die Regierung eher als unschicklich gilt. Sie leben ja nun seit 12 Jahren in Japan. Sehen Sie denn heute einen offeneren Protest als auch noch vor Fukushima? Ja, das würde ich sagen. Fukushima hat zu einer Belebung der Zivilgesellschaft in Japan geführt. Es gibt durchaus kritische Stimmen, die sich auch sehr offen äußern. Und das gilt auch für die Frage der Umdeutung der japanischen Verfassung und der Aushöhlung des Artikels 9. Wir sehen Straßenproteste. Ich sehe in meiner eigenen Universität jetzt eine Politisierung insbesondere jüngerer Menschen, die sich darum bemühen, den Friedensgedanken in Japan wachzuhalten. Das waren Phänomene, die es vor 10 oder 15 Jahren noch nicht gegeben hat. Wolfgang Schwendker, Historiker an der Universität Osaka. Haben Sie vielen Dank für diese Einblicke. Gerne. Wiederhören.